Anhang. In diesem Anhange wurden sämtliche in den Jahren 1920-21 veröffentlichten Aufsätze und Flugblätter vereinigt, da sie eine gute Übersicht über die politisch-wirtschaftlich-geistige Entwicklung unseres Problems geben. Erstens Wirtschaftsleben. Post, Telegraph und Telefon oder der neu erstandene Schülock. Es war einmal ein Mann, der tief in Schulden steckte. Einst war er reich gewesen, aber durch Leichtsinn, üble Spekulationen und verfehlte Geschäfte war er immer mehr und mehr heruntergekommen. Tief in Schulden verstrickt, nahm er sich einen Verwalter, der ihn aus der Wirrnis seiner zerrütteten Lage retten sollte. Der aber sah den einzigen Ausweg darin, all das Hab und Gut des Herabgekommenen an seine unbarmherzigen Gläubiger zu verkaufen. Von diesen Leuten bestochen, zeigte er sich willfährig, dem Unglückseligen zuzureden, all sein Eigentum zu den schmachvoll niedrigen Preisen zu verschleudern, die die schlauen Gläubiger im trefflichen Zusammenhalten und gut ausgedachten Einanderunterbieten zu erzielen wussten. Verwirrt, ratlos und der Verzweiflung nahe, sah der nunmehr an den Bettelstab gebrachte hilflos mit an, wie sein Verwalter ihm Haus und Hof, Wiese und Acker verschacherte, dass er als Mieter im eigenen Hause, als Pächter auf eigenem Grunde zu unerschwinglich hohen Bedingungen wirtschaften sollte. Diese Bedingungen aber waren so fürchterliche, dass unter Rat und Beihilfe des schurkischen Verwalters alle Gerätschaften, jedes kostbare Stück der Einrichtung, das aus besseren Zeiten im Hause des Unglücklichen noch verblieben war, ja sogar das Unentbehrliche, wie Bett, Tisch, Stuhl und Kasten, in den Besitz der verruchten Gläubiger überging. Und zum Schlusse, da der durch die armselige Nahrung, die er sich nur mehr leisten konnte, entkräftete und arbeitsunfähige Bettler auch das hüllende Gewand, die Schuhe an den Füßen, ja das letzte Hemd am bloßen Leibe hatte verkaufen müssen und so nur mehr lebte von der erbarmungslosen Gnade seiner unersättlichen Blutsauger, da erschien es nicht mehr möglich, aus diesem lebendigen Leichnam noch etwas herauszupressen. Da aber kam der schlaue Verwalter, der längst nicht mehr in des ohnmächtigen Bettlers Diensten, sondern in denen seiner Gläubiger stand, wissend, dass seine Entlassung nur mehr eine leere Formsache unmittelbar bevorstehe, auf den noch nie dagewesenen, infernalischen Gedanken, den Organismus des Bettlers selbst an seine Gläubiger Stück für Stück zu veräußern, ihn auf diesem seltsamen Umwege zum willenlosen Sklaven und Besitz seiner Ausbeuter zu machen. Und da fasste er den ungeheuerlichen Plan, im Verein mit seinen nunmehrigen Brotherrn das Adernetz im Leibe des Unglücklichen an diese zu verschachern. Von Schülock hatte er wohl gehört, aber was war ein Pfund Fleisch aus dem Körper geschnitten gegen sein Meisterstück? Die Schnittwunde verheilt, das Fleisch wächst nach, das Blut ergänzt sich. Armselige Stümperarbeit, auf die man von der Höhe der neuen Meisterschaft nur verächtlich herabblicken konnte. Aber wenn das ganze Netz von Adern und Venen, der Blutkreislauf selbst, der mit jedem Pulsschlage den Organismus durchströmt, nicht mehr dem Manne zu eigen wäre, dass je nach Gutdünken und Laune der Kreislauf des Blutes unterbunden, teilweise oder ganz abgeschnürt oder gar vergiftet werden könnte, dann endlich wäre das Ziel erreicht, nicht Bettler nur, sondern wehrloses, nicht mehr zurückzugewinnendes Eigentum in der Hand seiner Käufer wäre der Unselige geworden. Nun, wer der Bettler ist, wer sein Verwalter und wer seine unbarmherzigen Gläubiger, sollte es schwer zu erraten sein? Unser unglückseliges Deutsch-Österreich ist es mit seiner heutigen Regierung und den Siegern des Weltkrieges. Noch aber ist jenes letzte entsetzliche, ungeheuerliche nicht geschehen. Haus und Hof, Wiese und Acker ist ihm genommen. Schmuck und Zier seines Heims, ja die letzten armseligen Gerätschaften zu täglichem Bedarf sind nicht mehr sein eigen. Der Schuh an seinem Fuße, das hüllende Gewand, ja das Hemd am Leibe, sie sind nicht mehr sein. Noch fristet er kümmerlich das nackte Leben, und nun stehen wir vor jenem teuflischen, noch nicht dagewesenen, dass Schülock redivivus in neuer, dämonisch vergrößerter Gestalt daran geht, das Aderngeflecht seines eigenen Leibes in die Hand des Feindes zu verschachern. Dies Adernnetz aber, das Leben und Bewegung dem siechen entkräfteten Leibe immer noch zuführen kann, ja in besseren Zeiten Erholung und Kräftigung bei aufgefrischtem Blute doch noch vermitteln könnte, ist das Verkehrsnetz, wie es in Briefpost, Telegraph und Telefon den Organismus unseres Staates durchpulst. Nun aber denkt die sozialistische Regierung ernstlich daran, unseren ganzen Telefonbetrieb glattweg an eine der Ententemächte zu verkaufen. Dies ist so ungeheuerlich, dass man nur stumm mit fassungslos weit aufgerissenen Augen vor solcher Nachricht schier zu Stein erstarrt. Wer die Postverhältnisse studiert hat, der konnte den furchtbaren Niedergang von der alten treu bewährten Regelmäßigkeit und Zuverlässigkeit bis zum heutigen Chaos mitverfolgen und ahnt den geheimen, versteckten Plan, der diesem bewusst herbeigeführten Zusammenbruche zugrunde liegt. Denn nicht nur ist es heutzutage ein leichtes, dank der allgemeinen Unsicherheit der Post- und Telefonverhältnisse, jegliche Spionage, jegliche Briefüberwachung den geheimen internationalen Mächten zu vermitteln, der österreichische Volkscharakter, in der Schlamperei der Verwaltung verständnisvollen Mitgefühles die eigenen armselige Zuverlässigkeit wiedererkennend, baut solchen geheimen Manövern goldene Brücken durch dies sein teilnehmendes Begreifen. So aber wächst die Sehnsucht nach einer neuen Ordnung der unhaltbaren Zustände groß und größer empor. Was ist da einfacher, als dem durch Not und Entbehrung herabgekommenen Volke zuzureden, dies sein eigen lebendiges Adernetz einem Fremden zur Verwaltung zu überantworten? Die sozialdemokratische Regierung mag ja immerhin das Herannahen ihres letzten Stündleins fühlend, im Sinne und Auftrage ihrer eigentlichen Gebieter solch ein nie mehr wieder gutzumachendes Verbrechen vorhaben. Und nur ganz nebenbei sei es bemerkt, dass dem Wahnwitze und der Ungeheuerlichkeit durch ein Angebot von 400 Millionen für das Telefonwesen, das in guten Zeiten und normaler Valuta unserer Regierung etwa 110 Millionen Anschaffungskosten verursachte, kaum mehr die Krone aufgesetzt werden kann. Denn böte die Entente uns 10 Milliarden dafür, dass wir es dulden, dass sie unsere Telefongespräche nicht mehr bespioniert, sondern ganz einfach kontrolliert und überwacht, welchem Irrsinne wohl bald die Überantwortung der ganzen Post auf dem Fuße folgen würde, so wäre diese Veräußerung eines Unveräußerlichen, dieser Verzicht auf Lebensnerv und Adernetz unseres halbtoten Volkskörpers ein Verbrechen, wie es die Geschichte noch niemals gesehen hat. Dank der glänzenden Zerstückelungsmethode unserer äußeren und inneren Feinde ist es nicht mehr das ganze Deutsch-Österreich, das wir zur Hilfe beschwörend anrufen können, in diesem verzweifelten Augenblicke. Wien allein und die Wiener sind es, die darüber zu entscheiden haben, was mit ihrer Stadt geschehen solle, oder besser gesagt, zu entscheiden hätten, wenn sie nicht in Verkommenheit, nichtsnutziger Lustigkeit und schmachvoller völkischer Entartung es grinsend, witzelnd und achselzuckend mit Ansehen gewohnt wären, wie ihnen Stück um Stück ihres letzten Hab und Gut von den blutsaugerischen Vampiren der allgegenwärtigen beweglichen Geister entrissen wird.